Ich weiß es jetzt. Ich habe nichts mehr zu suchen. Hier, in den Ecken deines Zimmers. Hier, in deinem Leben. Ganz zermürbt vom Alkohol stelle ich die Straße unter meinen Füßen fest. Beschließe endlich stehen zu bleiben und weiß nicht wo. Füttere den Schmerz. Das garstige Tier. Denn hätte ich den Schmerz nicht, so müsste ich allein durch die Nacht.